Aber der siebte Roboter sagte, jawohl, Sir, sie ist hier. Natürlich können Sie kommen und Sie besuchen. Besuchstunden, die haben wir nicht, nicht mehr. Die neue Masche ist zu vermeiden, dass unsere Gäste sich von der Welt draußen abgeschnitten fühlen und ohne Kontakt mit selbiger. Besucher sind jederzeit willkommen. Innerhalb vernünftiger Punkt, Punkt, Punkt natürlich. Teil der Therapie. Wir freuen uns auf Sie. Danke verbindlichst, Sir. Und ich danke Ihnen, Professor Jungfreud Adler. Ich will mich gern an Sie erinnern, wenn meine nächste alte Couch Müllhaufen fällig wird. Dorothy schnappte mich an der Ecke auf. Sie trug Uniform. Schwarzes Leder von Kopf bis Fuß. Wohin? Ins Derricksee Hotel? Nicht so weit, ein kleines Haus eine Meile diesseits. Du sagst mir wo. Fahr wie der Teufel. Okay. Landschaft in kalten Tönen. Kiefern und Fichten schwarz gegen Hügel von weißem Schnee. Ein Himmel aus blauem Eis. Plötzliches Braun von dürren Buchenhecken. Blasser Holzrauch aus gelegentlichen Kaminen. Entfernt der See, grau wie ein Vlies. Schön, nicht wahr? Sehr. Siehst du es eigentlich wirklich noch, Johnny? Ich meine, du hast so lange hier gelebt. Ich weiß schon, was du meinst. Nein. Wahrscheinlich sehe ich es überhaupt erst jetzt. Vielleicht habe ich es auch früher gesehen. Es hat mich nur nicht wirklich interessiert. Jetzt liebe ich es hier draußen. Und kann keinen Gebrauch mehr davon machen. Gilt dasselbe auch für mich? Landschaften kann man nicht exportieren. Dich schon. Fabelhaft. Wenn du über die Steigung bist, die erste Abzweigung rechts. Am Ende des Wegs ist ein Haus. Und er wohnt? Ein gewisser Bunty Nickel. Der Weg war flankiert vom Brombeergestrüpp, leeren Büchsen, Asche längst gewesener Feuer, leeren Rizinusölflaschen und den roten, rostenden Leichenteilen eines Fahrrads. Vor dem Haus stand ein grüner Lieferwagen. Als wir ausstiegen, tauchte Bunty im Eingang auf und betätigte seine kleinen Schweinsaugen. Was willst du hier? Was ich wirklich will, dir einen in die Fresse hauen, aber wir werden der Reihe nach vorgehen. Sie haben es gehört, Miss. Sie sind Zeuge. Sie entschuldigen, ich musste so schnell machen heute früh, dass ich Hörer und Augenglas vergessen habe. Sie sind ja genauso schlimm wie er. Also so weit möchte ich nicht gehen. Ich habe dich zu sagen, Maxon. Na, so schüchtern warst du aber mit Inspektor Wardlow gestern Abend nicht. Er hat die Fragen gestellt, ich habe geantwortet. Bist du sonst nicht so intim mit der Polizei? Diesmal war es ein Vergnügen. Du bist ein Schwein. Und du? Was bist du? Ich? Ich bin nur ein einfaches Straßenmädchen. Also, du hast dem Inspektor die Wahrheit gesagt, Bunty. Hab ich. Muss ein ganz neues Gefühl gewesen sein für dich. Mhm, aber sehr angenehm. Dann hättest du nur ganzen Aufwasch machen und die ganze Wahrheit sagen sollen. Wenn du vielleicht jetzt fertig wärst, Maxon, ich habe zu tun. Was hast du denn zurzeit zu tun, Bunty? Ich bin mein eigener Herr. Ach, einer aus der stolzen Reihe der schottischen Freisassen, ja, ich weiß. Vielleicht könnten wir dir auch ein kleines Geschäft zuschustern. Interessiert? Ich höre. Im Cottage unten steht ein Bild. Ich mag's nicht sehr. Aber das kennst du ja wohl, wenn man plötzlich manchmal etwas nicht mehr ausstehen kann. Ich hätte gern, dass du es dahin zurückbringst, wo du es geholt hast. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Das ist doch der Lieferwagen, den du gesehen hast, nicht wahr, Dorothy? Das ist er. Ich habe dir ja die Nummer gegeben und alles. Du hast das Bild abgeholt und hier herausgebracht, nicht wahr, Bunty? Für wen hast du gearbeitet? Wer hat dich bezahlt? Hab nichts zu sagen. Doch, hast du. Kannst es allerdings auch Inspektor Wardlow sein. Wer, Bunty? Tom Armstrong. Was hast du noch für ihn getan? Die nächtliche Fensterklopferei, wenn Julia im Cottage war? Ja? Ja. Dafür muss er dich gut bezahlt haben, oder? Kann einer ja auch verlangen. Also, neuer Lieferwagen und was noch, Bunty? Fernsehapparat mit 56er Bildschirm und Farbe, eine Waschmaschine. Können wir mal in deine gute Stube schauen? Lass mich in Ruhe. Ja? Nein! Kanntest du Tom Armstrong, Bobby? Flüchtig. Generöser Mann? Nicht extra. Was soll denn das? Ich glaube, dass da noch eine Quelle gesprudelt hat. Was, Julia, du dreckige kleine Rübe? Lass mich in Ruhe. Ich hab recht, was? Ich hab recht. Hast ein Doppelspiel getrieben, was? Du kennst die Unglücksgeschichte auf dem See anders, als sie der Polizei berichtet wurde. Du hast alles mit angesehen, stimmt's? Ja. Und das habe ich dem Inspektor auch gesagt. Aber erst, als kein Schnitt mehr raussprang für dich. Was haben Sie getan, als das Boot kenterte? Nichts. Sie haben nicht versucht zu helfen? Nein. Warum nicht? Ging's mich was an? Aber nachher hast du es dir anders überlegt. Ist dir nur recht geschehen? Ist dir nur recht geschehen mit deiner Tochter? Du Verdammter! Johnny! Johnny, bitte hör auf, du bringst ihn um! Johnny, aufhören! Bitte, Johnny! Geh zum Wagen, Johnny. Ich habe Ihnen das Leben gerettet, Bunty. Ich fürchte, ich bin nicht ganz bei Trost. Im Wagen die Reaktion. Zitternde Hände, Übelkeit, Ekel vor sich selbst. Vor allem. Das Rot vor den Augen. Du hast ein ganz schönes Temperament, Johnny. Yay. Ich hatte es ganz vergessen. Tut mir leid, es dir auf diese Weise in Erinnerung gebracht zu haben. Meine Schuld. Wohin jetzt? In eine Klapsmühle. Und wen kennst du in einer Klapsmühle? Eine gewisse Louise Blake, und die kenne ich nicht. Habe sie noch nie gesehen in meinem Leben. Die Anstalt war 7 Meilen jenseits der anderen Seite der Stadt. Sie lag in eigenem Parkgelände und kultivierte das Image eines Landsitzes. Rasen, Alleen und abgezirkelte Blumenbeete und im Sommer vielleicht ein Pfau auf der Terrasse. Aber derzeit war da nur ein alter Mann, der durch ein Riesenteleskop unbeweglich in den Nachmittagshimmel starrte. Eine Frau ging über den gefrorenen Rasen, in langem, rauschendem Gewand, auf der Suche nach dem richtigen Jahrhundert. Drinnen war es hell, klar und sauber, wohl gelüftet und wohl funktionierend. Vor 3 Monaten, als sie kam, war es ganz schlimm mit ihr. Jetzt ist es viel besser, aber Sie dürfen natürlich nicht zu viel erwarten. Ich verstehe. Wir haben versucht, uns mit Freunden und Verwandten in Verbindung zu setzen, aber wir konnten niemanden ausfindig machen. Wir waren im Ausland. Ah ja, hier sind wir. Übrigens, für den Notfall finden Sie eine Klingel am Nachttisch. La la. Freunde wollen Sie besuchen, Miss Blake. Ich lasse Sie jetzt allein. Sie saß aufrecht in ihrem Bett, das Gesicht gelöst, das Haar schimmernd, und wiegte eine Puppe in Schlaf. Johnny? Setzen Sie sich doch. Sie können sich auch aufs Bett setzen, wenn Sie wollen. Hallo, Julia. So dürfen Sie mich nicht nennen. Das ist mein alter Name. Das wusste ich nicht, Verzeihung. Macht nichts. Dürfen wir Ihren neuen Namen wissen? Louise.